Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Und hier habe ich eine neue Badebürste und damit kann ich mir den Rücken schrubben. Und das hier ist ein weiches, molliges Handtuch, damit ich mich hinterher abtrocknen kann. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Könnt ihr euch denken, was es ist? Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja, mein ganz besonderer Liebling ist das. Quietscheentchen, nur mit dir plansche ich so gerne hier. Quietscheentchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Bo-bo-bo-bi-do, Quietscheentchen, so ein Spaß. Wenn ich drücke, sagst du was? Quietscheentchen, der beste Freund, den's gibt. Jeden Tag, wenn ich baden mag oder spritzen, seh ich auf meinem Lieblingsplatz meinen kleinen Schatz sitzen. Quietsche, quietsche, patsch, quietsche, quietsche, Entchen, du bist mein und gehörst nur mir allein. Quietsche, Entchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Quietsche, Entchen, soll ich dir mal mit meiner neuen Rückenschrubbbürste den Rücken schrubben? Du willst? Dann los, schön so. Die Ohren müssen wir aber aufwaschen. Ach so, richtig. Du hast ja gar keine Ohrenentchen. Und was ist mit deinem Bauch? Deinen Quietschebauch müssen wir aufwaschen. Du bist ja kitzlig. Oh, jeden Tag, wenn ich baden mag oder spritzen, sehe ich auf meinem Lieblingsplatz meinen kleinen Schatz sitzen. Quietsche, pitsche, patsch, pitsch, Quietsche, Entchen, du bist mein und gehörst nur mir allein. Quietsche, Entchen, ich habe dich lieb. Quietsche, Entchen, ich hab dich so froh.